Siebtens, Eigenverantwortung. Der letzte Nachteil ist der Grund, warum sich so viele Menschen mit der Nutzung einer Blockchain so schwer tun. Nachdem niemand die Verantwortung hat, ist jeder für sich selbst verantwortlich. Auch wenn viele Menschen glauben, dass sie gerne mehr Eigenverantwortung hätten, so zeigt sich immer wieder. Der Großteil der Menschen gibt diese dann doch lieber an jemand anderen ab. Dies erklärt auch, warum sich so viele Menschen nicht für ihre Finanzen oder für ihre Gesundheit interessieren. Im Endeffekt geben sie die Verantwortung dafür lieber anderen Menschen, leider oft ohne Erfolg. In einem zentralen System hat eine Partei ganz klar die Kontrolle und damit auch die Verantwortung. Dies fehlt in einem dezentralen System. Auch wenn ich mich selbst gerne in der Eigenverantwortung sehe, so bin ich jedes Mal bei einem Hotelaufenthalt dankbar, dass ich an der Rezeption eine neue Zimmerschlüsselkarte holen kann, wenn ich die ursprünglich erhaltene verloren habe. Dies funktioniert natürlich nur, weil das Hotel eine zentrale Zimmerfaltung hat. Eine kleine lustige Anekdote ist ein Video über einen armen Hotelgast, der dies am eigenen Leib miterleben muss. Du findest den Link im kleinen Arbeitsheftchen, das du dir unter www.mehralsnurbitcoin.de holen kannst und auch zu deinem eigenen Lachen zustimmen wirst, dass hier Zentralisierung deutlich besser ist als Dezentralisierung. Facebook könnte zum Beispiel auch theoretisch ein dezentrales Account-Management haben, bei dem man sich mit einem Private Key einloggt und dann als Public Key das eigene Profil erstellt. Nur würden, so vermute ich, über die Zeit so ziemlich alle Nutzer irgendwann ihren Private Key und damit den Zugang zu ihrem Account verlieren und könnten so Facebook nicht mehr nutzen. Facebook würde dadurch sein Geschäftsmodell der Datennutzung auch verlieren. Wenn du schon einmal dein Passwort bei einem Service anfragen musstest, denke daran, dass dies nur deshalb funktioniert, weil das System zentralisiert ist und dein Passwort in verschlüsselter Form in einer Datenbank gespeichert worden ist. Auch wenn ich durch meine CryptoFit-Bewegung hier nachhelfen will, so würde es komplett dezentral wahrscheinlich nicht funktionieren. Menschen brauchen einen Kundensupport und wollen bei gewissen Dingen an die Hand genommen werden. Genau deshalb glaube ich auch, dass in Zukunft ein Mix aus dezentral und zentral vorherrschen wird. Dies ist ähnlich, wie niemand eine reine Anarchie oder Monarchie will, auch wenn beides theoretisch auf dem Papier funktionieren würde, solange natürlich alles perfekt läuft. Probleme entstehen jedoch immer, wenn etwas nicht perfekt läuft und ausgeholfen werden muss. So bevorzugen wir lieber etwas in der Mitte, zwischen Monarchie und Anarchie. Und eine ähnliche Entwicklung wird sich auch bei der Frage nach Zentralisierung oder Dezentralisierung vollziehen. Entscheidend wird sein, dass sich diese Systeme ergänzen müssen und dass sie sich zugleich nicht vermischen dürfen. Es darf also nicht ein System aus 60% Dezentralisierung und 40% Zentralisierung sein, sondern ein zu 100% dezentrales System muss mit einem zu 100% zentralen System zusammenarbeiten. Wobei jedes System die Nachteile des anderen Systems ausmerzt. Wenn wir jetzt gleich zu den unterschiedlichen Blockchain-Anwendungen kommen, also den Opportunities der SWOT-Analyse, werden wir genau auf diese Fragen noch einmal eingehen und gleichzeitig auch mögliche Lösungsmodelle ausarbeiten. Wir teilen die Anwendungen nach den 7 unterschiedlichen Vorteilen auf. Und es wird wiederum wichtig sein, sich zu vergegenwärtigen, dass eine Anwendung nur dann eine Daseinsberechtigung hat, wenn durch die Dezentralisierung ein wirkliches Problem gelöst wird. Wie du noch merken wirst, ist dies leider nicht immer der Fall.